Andromache von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Andromache, Molotos, Menelaos oder Menelaos, Peleus, Hermione, Orestes, Thetis, Sklavinnen, Hermiones Amme, ein Bote, der Chor, Weiber von Phthia. Die Szene ist in Phthia. Andromache, des Asiaten Landes ziert, o Theberstadt, von wannen mit goldreichem Brautschatz ich vor dem zu Priams königlichem Sitz gekommen bin, dem Hektor zugeführet. Ein fruchtbar Gemahl war wohl beneidenswürdig einst Andromache. Nun ist von allen Weibern unglückseliger nie eins gewesen, oder wird es künftig sein als ich, die ihren Gatten hingewürget sah vom Sohne Peleus und das Kind, das ich gebar, Astyanax, von hohem Turm hinabgestürzt, da die Hellenen Trojas Flur eroberten. Ich selber, Sklavin, die vom allerfreiesten Geschlecht entsprossene, kam hieher gen Griechenland, des Insulaners Neoptolemos Kriegsgeschenk, das Hellas Heer ihm aus dem Troerraub erkor. Und wohne gar in Phthias, der Pharsalerstadt nachbarlichen Gefilden, wo, dem Menschenschwarm entrückt, die Meerbeherrscherin Thetis sich einst gesellt dem Peleus. Tethideion nennt den Ort zu ihrer Lieb Andenken der Thessalier. Denn seine Wohnung hat Achilleus Sohn all hier und lässt dem Peleus willig die Pharsaler Flur des Zepters nicht begehrend, weil der Alte lebt. Und ich gebar in diesen Häusern einen Sohn, dem Sohn Achilleus, welcher mein Gebieter ward. Und sonst, wie wohl unglücklich, nährt ich immer noch im Herzen Hoffnung, wenn der Knabe mir erwuchs, einst Hülf und Schirm zu finden in dem Ungemach. Doch seit nun die Spartanerin Hermione mein Sklavenbett verschmähend, Pyrrhos sich erkor, bringt diese Frau mir schmähliche Bekümmernis, mich scheltend, dass ich durch geheime Zauber ihr Unfruchtbarkeit bereit und des Vermählten Hass, damit ich selbst im Hause schalt an ihrer Stadt und sie vertreibe von dem Gatten mit Gewalt. Ich, die doch einst unwillig seine Hand empfing und nun sie aufgab. Zeuge mir's der große Zeus, dass ich mit frohem Herzen nicht zu Pyrrhos kam. Jedoch sie glaubt mir nicht, sie drohet mir den Tod, und seiner Tochter stehet Menelaos bei, der jetzo vom Spartanerland gekommen ist, dies zu vollbringen. Darum, übermannt von Furcht, entfloh ich zu der Thetis nahem Heiligtum und harre nun, ob dieses mich erretten wird, denn Peleus und des Peleus Stamm verehrt den Ort, der von der Nereide Brautgesang erscholl. Geheim entsandt ich aber meinen einzigen Sohn, dass man nicht ihn tötet, in ein fremdes Haus. der ihn erzeuget, stehet ja zur Hülfe jetzt mir nicht bereit, und seinem Sohne frommt er nicht. Nun er zum Delferlande zog, die Raserei dem Gott zu büßen, den in Pythos Stadt er einst zur Rechenschaft gefordert um des Vaters Mord, ob er vielleicht abbittend voriges Vergehen Apollons Gnade vorderhin erlangen mag. Eine Sklavin eilt aus Neoptolemos Hause herbei, Andromache, die Sklavin, Gebieterin, denn diesen Namen scheu ich nicht, dir noch zu geben, wie vordem in Ilion, da ich dir dient in deinem Haus, Andromache. Stets war ich dir und deinem Gatten wohlgesinnt und komme drum, dir Neues zu verkündigen, zwar fürchtend die Gebieter, wenn sie mich erspähen, jedoch das Mitleid sieget ab, denn Grauses droht Menelaos dir und seine Tochter. Hüte dich, Andromache, o teureste Mitsklavin, denn das bist du ja der vorigen, nun unglücklichen Gebieterin. Was tun sie? Welche Hinterlist ersannen sie, die mir den Tod bereiten, mir Verlassenen? Die Sklaven, sie wollen dir dein Kind, o Unglückselige, erwürgen, das du jüngsthin aus dem Haus entsandt. Andromache, weh mir, so weiß man, dass ich meinen Sohn verbarg? Woher, ich Unglückselige, nun verdarb ich ganz. Die Sklavin, ich weiß es nicht, von ihnen selbst vernahm ich es, und ihn zu suchen, eilte Menelaos fort. Andromache, so ist mein Unglück denn gewiß, sie morden dich, o Kind, die beiden Geier, und der dein Vater heißt, verweilet fern noch immer in der Delferstadt. Denn säh er dies, dann, hoff ich, wäre so betrübt dein Schicksal nicht. Nun bist du aller Freund entblößt, auch Peleus schickt nicht Botschaft, ob er kommen wird. Die Sklavin, wohl würde, käm er, dieser Greis dir Schutz verleihen, Andromache. Auch hab ich mehr denn einmal Boten ihm gesandt. Die Sklavin, so meinst du, dass ein Bote sich um dich bemüht, Andromache? Wie sollt er, überbrechtest du mein Wort vielleicht? Die Sklavin, was werd ich sagen, wenn ich lang abwesend war, Andromache? Viel wirst du dir ersinnen, denn du bist ein Weib. Die Sklavin, Hermione, bewacht uns, die Gefahr ist groß. Andromache, siehst du, auch du verleugnest Freund in der Gefahr. Die Sklavin, mitnichten, klage solcher Schuld mich nimmer an, ich gehe. Denn das Leben einer Sklavin ist nichts Großes, wenn ein Unglück auch ihr widerfährt. Sie geht. Andromache, wohlan denn, aber gleich wie stets erhebe sich auch heute Klaglied, Seufzen und verzweifelndes Aufschreien zum Äther, denn es ist der Frauenart das Leid, das sie bedränget, auf den Lippen stets zu haben und laut auszuklagen ihren Gram. Ich habe nicht eins zu beseufzen, sondern viel, mein Vaterland und Hektor, den Erschlagenen, und dieses harte Missgeschick, das mich bedrängt, nun ich in unverdiente Sklaverei versank. Nie preise man glückselig einen Sterblichen, bis dass man sahe, wie er seinen letzten Tag vollendend in das Schattenreich hinunterging. Keine Braut, ein Verderben, o Ilion, bracht Alexandros dir, da ins Vaterhaus einst er Helenen geführt, denn sie erweckte den Krieg, der auf tausend Schiffen herbeiflog. Hellas Feuer und Schwert hat dir Helene gebracht und den Gatten geraubt mir, Unseliger, den um die Mauern schleifte der Meergöttin Sohn mit der Rosse gespann. Ich dann aus den Gemachen geführt ans Ufer des Meeres, beugte der Dienstbarkeit schmählichem Joche das Haupt, und unversiegbar strömten die Tränen mir, da ich im Staube Vater, Staat und Haus und den Vermählten verließ. O ich unselige Weh, was muß ich die Sonne noch anschaun, Sklavin Hermiones, welche mich also bedrängt, dass ich um Thetis Bild schutzflehende Hände geschlungen, weine, der Quelle gleich, welche dem Felsen entrinnt. Der Chor tritt auf, Andromache, der Chor, Strophe. Arme, die lang hier schon beim heiligen Tempel der Thetis weilt und nicht ihn lässet, eine Phthioterin nah ich dir doch, asiatische Fremde. Ob aus harter Trübsal ich dir Rettung vielleicht ersinnen mag, denn es entbrannt Hermione dir in gehässigem Hader um den Gatten, Arme, der auch dir sich in Liebe vermählet einst, der Sohn Achilleus. Gegenstrophe. Kund des Geschicks, erwägt die Bedrängnisse, welche dir drohen. Mit der Gebietrin haderst, ilisches Mädchen, du, mit der lakedämonischen Jungfrau. Fleucht das Haus an Lammopfern reich der Wassergöttin. Frommtes dir also, gequält von des Schreckens entstellender Qual, zu vergehen, ob dem Zwang der Herren, die Gewalt wird dich zähmen. Was mühst du dich, Ohnmächtige, förder? Zweite Strophe. Auf von dem strahlenden Sitz der unsterblichen Nereide. Wisse, dass in fremder Flur Sklavin du bist und in feindlicher Stadt, wo du der Freunde keinen schauest, unseligste der Frauen, o rettungslos Verlorne. Gegenstrophe, schmerzliche Wehmut bringen mir, Troerin, deine Gefahren. Fürchtend doch der Herren Zorn, ruhen wir, zwar mit bedauerndem Blick anschauend deine Qual, auf das nicht der Zeus entsprossenen Kind die Liebe seh und räche. Hermione tritt auf, Andromache, der Chor. Hermione von Sklavinnen umgeben. Der goldne Schmuck, der schimmernd meine Schläf umglänzt, und diese buntgefärbten Kleider sind ja nicht Erstlingsgeschenke, welche Neoptolemos der Braut, noch Peleus ehrend, einst mir dargebracht. Sie waren mein im Spartiatenlande schon, denn mein Erzeuger Menelaos gab sie mir mit reichem Brautschatz, dass ich wohl frei reden darf. Dies euch zur Antwort, weil ihr drob mich tadeltet. Du aber, eine Sklavin, die der Speer gewann, willst mich vertreiben und im Haus an meiner Stadt hier schalten? Hass des Gatten bringt dein Zauber mir und macht, dass unfruchtbar der Leib mir schwinden muß, denn mächtig ist der Asiaterinnengeist in solchen Künsten, die ich nun dir wehren will. Nichts wird dir frommen dieser Göttin Heiligtum, kein Altar und kein Tempel, nein, du stirbst mir heut. Und will ein Gott dich retten, will's ein Sterblicher, mußt du, vergessend den gewohnten Fürstenstolz, mir an das Knie hinfallen und demütiglich das Haus mir säubern, mußt mir, achäloische Flut, aus den Goldgefäßen sprengen im Palast und, wo du bist, erkennen, denn nicht Hektor ist, noch Priam hier, nicht Troja, sondern Griechenland. So sinnlos, aber warest du, Unselige, der deinen Gatten mordete, des Vaters Sohn zu freien und dem blutbefleckten Ehegemahl gebarst du Kinder. Das ist der barbaren Art. Der Vater schwächt die Tochter, seine Mutter scheut der Sohn und Brüder, Schwestern nicht. Verwandtenhand erschlägt Verwandte, denn es steuert kein Gesetz. Die Sitte bring uns nicht, denn nicht schön, meinen wir, regieret zwei Gattinnen, ein Gemahl daheim. Nein, eines Weibes Liebe gnügt in Griechenland dem Manne, der nicht übel hausen will daheim. Der Chor. Rachgierig ist der Weiber sämtliches Geschlecht und Nebenbuhlerinnen am gehässigsten. Andromache. Ach, ein Übel ist die Jugend traun den Sterblichen, und wenn des Rechtes Liebe nicht die Jugend hegt. Zwar fürcht ich, dass die Zunge mir mein Sklavenstand wird fesseln, da ich vieles dir erwidern mag. Und wenn ich siege, wirst du drob mich züchtigen, denn Übermütige hören stets mit bitterem Unmut die bessere Rede der Geringeren. Doch selber mich verraten werd ich nimmermehr. Sprich denn, o Jungfrau, was wohl machte mich so kühn, den Gatten dir zu rauben, den das Recht dir gab? Weil etwa Trojen unterliegt die Sparta-Stadt und groß mein Glück ist und ich frei bin wie zuvor? Will ich, weil schön mein Körper blüht in Jugendkraft, stolz auf des Vaterlandes und der Freunde Macht, dein Haus besitzen mit Gewalt an deiner Stadt? Wohl, dass ich Söhne erzeug an deiner Stadt, die mir, armselge Knecht, anhangen wie das Boot dem Schiff? Oder ist wohl einer, der die Söhne Andromaches regieren lässt in Phthia, wenn du nicht gebierst? Um Hektor liebt mich freilich das Hellenenvolk, man kennt mich nicht, ich herrsche nicht in Phrygien. Nicht meine Zauber weckten dir des Gattenhaß, vielmehr, dass du zu leben nicht verstehst mit ihm, denn dieser Reiz siegt, Schönheit nicht, Hermione. Des Weibes Tugend ist es, die den Mann erfreut. Und wenn du trotzig deine Spartiatenstadt hochpreisest und verachtest, Skyros Inselland, reich prangend vor Nichtreichen und des Menelaos mehr als Achill erst, hasset dies auch dein Gemahl. Denn eine Frau muß, ist ihr Gatt auch tadelnswert, nicht übermütig hadern, nein, zufrieden sein. Wie, wenn du nun im schneeumstürmten Thracien ein Fürstenweib wärst, dort, wo wechselnd nach der Reihe ein Gatte vielen Ehefrauen sein Bett vergönnt, würdest du sie töten? Solche Tat brächt allen Frauen den schlimmen Leumund geiler Unersättlichkeit. Denn drückt auch mehr als Männer uns dies schmähliche Gebrechen, doch verhehlen wir's bescheidentlich. O teurer Hektor, dir zulieb ertrug ich es mit frohem Mut, wann Kypris dich verleitete, und deiner Kebsfrauen Kindern hab ich oft die Brust gereicht und alle Bitterkeit von dir entfernt. Auch hat mir solche Tugend stets des Gatten Gunst bewahret, aber auch den Tropfen Himmelstau willst du nicht dulden am Gemahl. So fürchtest du, o Weib, an Männerliebe strebt die Mutter nicht zu übertreffen, denn der bösen Elternart fliehen rühmlicher die Kinder, die verständig sind. Der Chor. Gebieterin, vermagst du's irgend über dich, so folg uns und versöhne dich mit dieser Frau. Hermione. Was soll der Hochmut und wozu dies Wortgefecht, als ob allein du weise seist und ich betört? Andromache, nicht weise war wohl, was du jetzt geredet hast. Hermione, Weib, deine Weisheit wohne nie in meiner Brust. Andromache, du bist so jung und redest Ungebührliches. Hermione, du redest nicht, du tust es, wie du nur vermagst. Andromache, erträgst du nicht stillschweigend deiner Liebe Schmerz? Hermione, wie, ist nicht dieses allen Frauen das teuerste? Andromache, nur mäßiger Genuss ist schön, kein anderer. Hermione, barbarische Gebräuche kennt nicht Griechenland. Andromache, Schmach bringe doch das Schmähliche sowohl als hier. Hermione, o weise, weise bist du, dennoch stirbst du mir. Andromache, sieh dort der Nereide Bild, es blickt dich an. Hermione, sie hasset um Achilleus Tod dein Vaterland. Andromache, nicht ich, Helene mordet ihn, die dich gebar. Hermione, erwächst du stets in meiner Seele neuen Schmerz? Andromache, wohlan, ich schweig und öffne nicht die Lippen mehr. Hermione, Antwort auf das, weswegen ich gekommen bin. Andromache, so sag ich, du bist törichter, denn dir's geziemt. Hermione, verlässest du des Tempels heiligen Bezirk? Andromache, mein Leichnam mög es, lebend werd ich's nimmermehr. Hermione, es ist beschlossen, und nicht harr ich des Gemahls. Andromache, nicht eher geb ich aber mich in deine Hand. Hermione, mit Flammen treib ich dich hinweg und schone nicht. Andromache, verbrenne diesen Tempel, Götter sehen die Tat. Hermione. Und deines Leibs grausame Schmerzen acht ich nicht. Andromache. Wirk mich, besudle den Altar, die Göttin recht. Hermione. O unbesiegte, trotzige Barbarenbrut, du willst den Tod erdulden, trauen. Von diesem Sitz bring ich mit gutem Willen dich alsbald herab. Solch eine Lockspeis hab ich, doch ich nenne dir mein Mittel nicht. Bald offenbart es dir die Tat, sitz unbeweglich, wenn auch selbst geschmolzen Blei dich rings umgäbe, trieb ich dich dennoch hervor, eh kommt Achilleus Sprössling, welchem du vertraust. Sie geht. Andromache. Ja, ihm vertrau ich, doch warum lehrt einst ein Gott die Sterblichen, bezähmen wildes Waldgewurm? Was schlimmer als der Nattern Gift und Feuer ist, hat keiner noch gebändigt, ein verruchtes Weib. Solch Übel ist den Menschen das Geschlecht der Frauen. Der Chor. Strophe. Traun, es verhängt unsägliche Trübsal der Sohn Majas und des Donnergottes, da er in Idas Täler kam, hinlenkend der Göttinnen Dreigespann, das Schönjochige, das in grimmigem Streite sie rüsteten, um Wohlgestalt bergan zu den Hürden und zu des Hirten Jünglings Abgeschiedenheit am Herd einsamer Felsenwohnung. Gegenstrophe, als sie gekommen zum waldigen Felstal, der Bergquellen Geström erfrischte da ihre glänzende Gestalt, und zu dem Priamiden wallten sie in wild eifernder Zwietracht, und es siegt Amathusia durch schlaues Wort, das lieblich ertönend dem armen Phrygervolke bittern Untergang gebracht einst und der Feste Trojas. Zweite Strophe. Hätte doch über das Haupt sie geworfen den Fluch, sie, die Paris geboren, bevor Idas Berghäupter er bewohnt, da am heiligen Lorbeerbaume dem Volk zurief Kassandra, wirkt diesen der trojanischen Mauern unsägliche Schmach. Wem naht ihr Fuß nicht, welchem Haupt der Phrygerstadt, flehet sie nicht, dieses Kind zu töten? Gegenstrophe. Ilische Jungfrauen beugten dem sklavischen Joch dann sich nimmer, und nimmer zum Sitz unserer Herrscher kamest du, und erlöst war Achaia von schmerzlichen Mühen, die einst trug seiner Jünglinge her, 10 Jahr irrend, um Troja im Streit. Verwaiste Lagerstätten sah die Gattin dann nicht, und der Greis klagte nicht die Söhne. Menelaos führt Andromaches Sohn Molottos herbei. Andromache, der Chor. Menelaos, ergriffen hab ich deinen Sohn, Weib, welchen du vor meiner Tochter bargest in ein fremdes Haus. Dich prahlst du, soll erretten Thetis Heiligtum und diesen jene, die ihn bargen. Siehe nun, du warest doch nicht schlauer denn Menelaos, und weißt du nicht, von diesem Tempel ungesäumt wird hingewürget dieser Knab an deiner Stadt. So überleg denn, ob du selber sterben willst oder ob er jetzt verderben soll durch deine Schuld, die du an mir verbrachest, und Hermione. Andromache. O Meinung, Meinung, vielen tausend Sterblichen, die nichtig waren, gabst du hohes Lebensglück. Wer wahren Ruhm durch Tugenden erworben hat, den preis ich glücklich. Aber wer ihn nur erlog, der soll nicht Weisheit nennen des Geschickes Werk. Du hast mit einer auserlesenen Griechenschar einst Ilion zerstöret, du Schwachsinniger, der um ein Wort der jugendlichen Tochter so aufbraust in Zorn und mit dem armen Sklavenweib zu hadern anhebt. Förder, halt ich nimmermehr dich würdig Trojas oder Trojen dein hinfort. Ein Außenglanz nur ist die eingebildete Weisheit, der Mann selbst gleichet andern Sterblichen, nur, dass ihn Reichtum etwa hebt, der viel vermag. Menelaos, auf! Durchsprechen lass uns diesen Streit. Verderben bringt dein Kind mir und erwürget mich. Drob wird die Blutschuld haften auf Hermione, und du auch selber musst die frevelhafte Tat dem Volke büßen, die du mit verschuldet hast. Entgeh ich selbst nun aber dem Verderben noch, so wirkt ihr meinen Sohn, wird Neoptolemos, der Vater, still verschmerzen seines Kindes Tod? O glaub mir, so unmännlich kennt ihn Troja nicht. Er handelt, wie's gebührt. Was Peleus würdig ist und des Achilleus, seines Vaters, wird er tun, wird sie verstoßen. Gibst du einem anderen sie dann? Was sagst du, dass sie einem bösen Mann, sie selber weiß, entflohen? Da belügst du ihn, doch wer auch freit sie, also wird sie unvermählt in deinem Haus ergrauen. Unglückseliger, siehst du das Meer von Übeln nicht, das dich umgibt? Wie viele Kebsfrauen wünschtest du der Tochter nicht, eh denn sie das erführe, was ich jetzt gesagt? Nicht für Geringes wähle man ein großes Leid, und wenn die Weiber ein verderblich Übel sind, so gleiche nicht den Weibern auch der Männer Art. Stellt ich mit Zaubereien deiner Tochter nach, und war ich's, wie sie sagt, die ihren Leib verschloss, dann willig, nicht unwillig, nicht den Altarfuß umfassend, will ich treten zu dem Strafgericht vor deinen Eidam, welcher kleinere Züchtigung nicht wird verhängen, ob der Kinderlosigkeit. Das ist mein Wort, Menelaos. Eins fürcht ich nur an dir, denn vormals hast du schon um Weiberzwist der Troer unglückselige Stadt in Staub gelegt. Der Chor. Gewaltig sprachst du, eine Frau zu einem Mann, und aus der Seel entschwunden war die Mäßigung. Menelaos, Weib, dies sei klein und unserer Feldherrn Gewalt vor Troja unwert, meinest du, und Griechenlands. Doch wisse dieses, wes ein Sterblicher bedarf, das gilt ihm mehr denn Ilions Eroberung. Darum gedenk ich meiner Tochter, denn mir deucht des Gatten Hass ein großes, hier hilfreich zu sein. Das andere alles achtet wohl ein Weib gering, doch wer den Mann ihr raubet, raubt das Leben ihr. Und wie mein Eidam meinen Sklaven frei gebeut, gebeut den seinen wiederum mein Haus und ich. denn Eignes haben Freunde nicht, wenn Freunde sie wahrhaft sich nennen, sondern nur gemeinsam gut. Drum harrt ich itzt Abwesender und fügte nicht, dass mein aufs Beste weise nicht, träg wär ich dann, so weich zurück denn von der Göttin Heiligtum, denn duldest du den Tod, so wird dein Kind verschont. Willst aber du nicht sterben, dann erwürg ich ihn. Von beiden einer haucht gewiß das Leben aus. Andromache, ach, bittere Bedingung, bittere Lebenswahl, die du mir lässest. Wähl ich, ist Unglück mein Los, und wähl ich nicht, so bin ich elend wiederum. O der du schwer bestrafest eine leichte Schuld, sprich, warum würgst du mich? Was tat ich? Welche Stadt verriet ich? Welchen deiner Söhne ermordet ich? Welch Haus hab ich entzündet? Meine Lieb erzwang einst mein Gebieter, und du tötest mich, nicht ihn, der alle Schuld trägt? Aber nicht den Anbeginn bedenkst du, diesen Ausgang nur beschleunigst du. O meines Elends, klagenswertes Vaterland, wie grausam leid ich, warum ward ich Mutter einst und fügte meinen Lasten neue Last hinzu, ich, die am Wagen Hektors Leichnam schleifen sah und jammervoll mit Feuer Ilion zerstört, die selber Sklavin zu Achaias Schiffen kam, am Haar ergriffen, übers Meer dann segelte gen Phthia und den freiete, der Hektorn erschlug. Was lieb ich drum das Leben noch, was hoff ich noch? Bedenk ich dies Leid oder vorig Missgeschick? Doch warum das noch klagen, gegenwärtig weh, vergessen, das noch, fürcht ich, in der Blüte steht? Ein Kind, die Freude meines Lebens blieb mir noch, nun töten sie's und nennen das Gerechtigkeit. Nein, nicht für mich, Unglückliche, stirbst du, o Sohn, du hast noch Hoffnung, wenn du hier errettet wirst, und nicht zu sterben für mein Kind ist mir ein Hohn. Seht, ich verlasse den Altar, nun fasset mich, durchbohrt mich, mordet, bindet mich, erwürget mich. O Kind, die Mutter, dass nur du dem Tod entrinnst, geht in den Hades. Fliehest du mein traurig Los, dann denkt der Mutter, wie sie litt einst und verdarb. Und wenn du bald an deines Vaters Lippen hängst mit nassen Augen und die Hände schlingst um ihn, sag, was ich tat. Traun, allen Menschen ist ein Kind ihr Leben, und wer spottet, weil er's nicht erfuhr, ob minder leidend, hat er nur ein traurig Glück. Der Chor, mitleidig hör dich deine Red, es rühret ja das Unglück jeden, ob er auch ein Fremder ist. Du, führe zur Versöhnung deine Tochter her, Menelaos, und entreiße der Gefahr die Frau. Menelaos, ergreift das Weib hier, schlingt die Hand um ihren Leib, ihr Sklaven, denn nichts Freudiges erwartet sie. Zu Andromache, damit du wichest von des Altars Heiligtum, droht ich den Tod des Knaben, und du gabest dich in meine Hand zum Morde, der nun deiner harrt. Denn wisse, Dieses Schicksal ist dir selbst verhängt. Den Kleinen aber geb ich meiner Tochter hin, ob sie ihn umbringt oder sein verschonen will. Auf denn, hinein in dieses Haus und lern, hinfort den Freien nicht trotz bieten, du, ein Sklavenweib. Andromache, weh mir, mit List beschlichst du mich, ich bin getäuscht. Menelaos, verkündes allen, denn ich leugne nicht die Tat. Andromache, ist das euch Klugheit, die ihr am Eurotas wohnt? Menelaos, im Troerland auch rächen sich Beleidigte. Andromache, sind Götter nicht mehr Götter und des Rechtes Schutz? Menelaos, ich werd ertragen, was geschieht, du aber stirbst. Andromache, auch dieses Kind entreißest du dem Mutterarm. Menelaos, mitnichten, töt es, wenn sie will, Hermione. Andromache, weh mir, was nun, bejammer ich deinen Tod, o Sohn? Menelaos, nicht also, kühne Hoffnung bleibt dem Knaben noch. Andromache, weh euch, ihr aller Sterblichen verhaßteste Bewohner, Lackedämons, falschen Rates voll, der Lügenmeister, Missgeschick ersinnende, geschmeidige, unwahrhafte, doppelzüngige, unholde, fälschlich ehret euch das Griechenvolk, denn wessen seid ihr rein? Befleckt nicht Mord auf Mord, nicht schändlicher Gewinn euch? Sprach nicht anders stets die Zung, und anders dachte das Verräterherz? Verderbet! Mir ist traun der Tod so bitter nicht, als dir es scheinet. Jener Tag verdarb auch mich, an dem die unglückselige Troja unterging und mein berühmter Gatte, dessen Speer so oft dich schlechten Landkriegsmann ein Schiffer werden hieß. Nun wieder Weiber streitest du furchtbaren Streit und wirkst mich, bürge mich, denn dir zollt nimmermehr noch deiner Tochter meine Zunge ein Schmeichelwort. Bist du an Nitz im Spartiatenlande groß, ich war's in Troja. Wenn ich nun unglücklich bin, so trotze nicht drob, denn auch dir mag's so ergehen. Der Chor, erste Strophe. Nicht zwei Gattinnen ernähr ein Sterblicher daheim und zweier Mütter Söhne nicht, der Häuser Zwietracht und unselge Plage. Meiner Liebe nicht geteilte Lust genüge dem Gemahl, den ich erkoren. Gegenstrophe, auch in den Reichen ist ja einer einzigen Herrschermacht joch leichter denn gedoppelter. Die Last auf Last und Aufruhr bringt den Bürgern, und es pflegt zwei nebenbuhlenden Liedkünstlern Hass, die Muse zu erregen. Zweite Strophe. Wenn schneller Sturm die Schiffenden ergreift im Meer, sind entzweit die Gemüter, wohin sie entsteuern das Schiff. Und weiser Männer Meng ist dann ohnmächtiger als ein herrschender, schwächerer Geist. Es wallt eine Macht nur in den Häusern und im Reich. Suchet ihr Heil, ihr Menschensöhne. Gegenstrophe. Das offenbart des Feldherrn Menelaos Kind, das mit feurigem Grimme die andere Geliebte verfolgt und wirket die unselge Troerin und wirkt ihren Erzeugten in trauriger Wut. gottlos, widerrechtlich, unerfreulich ist der Mord, Fürstin, einst noch gereut das Werk dich. Doch hier schau ich ja das verwandte Paar schon vor dem Palast, das entgegenschreitet dem Todesgeschick. O unseliges Weib, unglücklicher Sohn, der du gehst um der Mutter lieb in den Tod, ob schuldlos auch und unsträflich gesinnt den Gebietern. Andromache und Molotos werden herbeigeführt, Andromache gefesselt, Menelaos, der Chor. Andromache, Strophe, seht, gebunden die blutigen Hände, werd ich hinabgesandt in die Tiefe der Erde. Molotos, Mutter, Mutter, in deinem Arm sink auch ich zu den Toten, ein feindes Opfer, herbei, herbei, Phytias Fürstenrat, Vater, herbei, zu der geliebten Errettung. Andromache, du wirst liegen, o teurer Sohn, an der Brust der Gebärerin, mit der Toten im Grab ein Toter. Molotos, weh, weh, ich unseliger, weh, unselige Mutter. Menelaos, in die Erd hinab, denn von feindlicher Burg kamet ihr hieher, und es faßt euch zwei zwiefaches Unheil. Andromache trifft mein Urteilsspruch, und das Kind wirkt mein Kind, Pohos Gemahl. Trauriger Wahnsinn, schont Feindes, der Feind, so er töten ihn mag und der seinigen Kümmernis enden. Andromache, Gegenstrophe. O mein Gatte, das Retten deine besperrte Hand naht, o Priamos Sprössling. Molotos, welcher Zaubergesang entreißt mich Bedrängten dem Elend? Andromache, o Flehesohn, nah ihm, umschling deines Gebieters Fuß. Molotos, lieber, o lieber, dem Verderben entreiß mich. Andromache, ich vergehe, von Tränen fleußt mir die Wange, wie sonnenlos rinnt von glattem Geklipp die Quelle. Molotos, weh, o wehe mir, welches Heil erscheint mir in der Trübsal? Menelaos, den Knaben bedrohend, was umschlingst du das Knie mir? Wie ein Meerfels, wie die Woge, vernehm ich den flehenden Laut. Der meinigen Schirm soll ich sein, nicht dir neiget sich, o Knab, in Liebe mein Herz, denn verschwendend des Lebens viel hab ich ja einst Troja erlangt und die Mutter du nennst, die hinab auch dich ziehen wird in des Aides Schatten. Der Chor, ich sehe Peleus endlich nahn, beschleunigend die Greises Schritt erscheint er dir, Andromache.